Das sind unsere Themen. Nienburger Eisbahn geöffnet, unklare Feuermeldung in Nienburg und Thüre-Öngelkap am Neujahrstag. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Carolina Pfau. Das Autohaus Südring hat gestern den Standort Lemke, das Autohaus Klusmeier, geschlossen. Nach 88 Jahren ist somit Schluss. Das Auslaufen des Pachtvertrages sei Anlass für die Schließung. Personelle Konsequenzen solle es keine geben, versicherte Geschäftsführer Frank Schlesner. Alle rund 90 Beschäftigten inklusive der 18 Auszubildenden werden weiterhin beschäftigt und nach Nienburg übernommen. Die Eisbahn in der Nienburger Innenstadt hat entgegen vieler Gerüchte seit 2 Tagen geöffnet. Die Eröffnung hatte sich extrem verzögert. Organisator Marek Jewiacz erinnert sich noch an die Probleme. Der Lieferant konnte nicht liefern, dann mussten wir warten. Und dann kommt die Sache mit dem Stromkabel. 6 Meter hat sich herausgestellt. Wir mussten in den Keller bei Rathaus durch und da brauchte man 60 laufende Meter. Ja, und dann kommt Wetter. Wir hatten plus 15, plus 17 Grad teilweise. Dann hatten wir noch zwischendurch diese Marder-Geschichte, dass uns die Anlage zerlegt hat. Und wo die Maschine lief, hat sich herausgestellt, Wetter macht nicht mit. Wir hatten tatsächlich Regenfälle bis zum Gipfel nicht mehr, sogar heiligen Abends. Aber seit 2 Tagen läuft es alles richtig reibungslos. Die Eisbahn soll noch bis Ende Januar geöffnet haben. Zu einer unklaren Feuermeldung kam es am Dienstagnachmittag in der großen Drakenburger Straße in Nienburg. Die Gasfackel der Kläranlage ließ einen besorgten Bürger die Feuerwehr alarmieren. Der Brandmeister vom Dienst überprüfte noch die Meldung, konnte aber keinen Brand feststellen. Für den Rest der Einsatzkräfte wurde ein Rückalarm ausgelöst. Und nun zum Sport. Direkt nach dem Jahreswechsel startet am Neujahrstag Teil 1 des Thüre-Öngelkaps in Eistrup. Los geht es um 19 Uhr mit dem Sponsoren- und Firmencup. Am Samstag gibt es zunächst ab 14 Uhr das Turnier der 2 Vertretungen, ehe am Abend ab 19 Uhr das Turnier der Erstvertretungen beginnt. Den Abschluss bildet am Sonntag um 13 Uhr das Frauenturnier. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.